Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Ja, das ging ja schnell dieses Mal. Was für eine Folgennummer haben wir denn eigentlich? Ich habe das gerade verpeilt. Wir haben die 97. Und 1997. Die Top 1 Hits 1997 habe ich vorbereitet. Mhm. Das war Sandra Brightman und Andrea Botticelli, Time to Say Goodbye. Oh, ich kann mich gut erinnern. Tic-Tac-Toe, warum? Ja, yes. Sabrina Setlur, Du liebst mich nicht. Nana, Lonely, kenne ich nicht. Keine Ahnung. So lonely. Members of Mayday, Sonic Empire. Oh ja, das, da habe ich die Single, glaube ich. Aber ich glaub auch. Hanson, Bob. Mhm. Ja, mhm. Puff Daddy, I'll Be Missing You. Damals I'll Be Missing You war da am Start. Oh, oh. Will Smith mit Man in Black, Elton John mit Candle in the Wind 97. Aqua, Barbie Girl. Ja. Oh ja. Und Run DMC, It's Like That. Es war ein ergiebiges Jahr. Ja. Ja. Holla, die Waldfee. Willkommen bei Fanboys. Wir machen jetzt nicht mehr Tech-News, sondern Retro-Musik. Retro. Ja, ich meine, wenn die Folgennummern passen, müssen wir auch Referenzen auf das. Verstehe. Das machen wir jetzt öfter. Ja, bringen. Ja, die nächsten 16 Folgen. Okay. Ach, die 2000er dann auch noch mit? Ja, komm, schön, klar. Schön. The Noughties. Genau. Recap. Was letztes Mal geschah? Ich habe Lost Winds 2 zu Ende gespielt. Mhm. Und das Ende ist genauso enttäuschend wie die Story. Nein, noch enttäuschender. Oh ja, du hast deine Mutter gerettet. Yes. Fertig. Aber immerhin eine Mutter und nicht Prinzessin oder so, das ist ja auch schon Fortschritt. Ja, stimmt. Ja. Ansonsten, ich fand's schön, aber ja, diese Speicherei ist zum Kotzen. Wenn du aus dem Bildschirm rausläufst, aus Versehen ist alles zurückgesetzt in dem Screen, du musst das nochmal machen. Und die Stellen, wo ich hängen geblieben bin, waren eigentlich hauptsächlich Benutzungsprobleme, dass ich irgendwie nicht wusste, wie man die Funktionen richtig tappt oder wischt oder wie man das genau macht. Ach je. Jo. Jetzt bin ich bei Lost Winds 1. Ah. Ja. Ich hab war noch nicht abschreckend genug, offensichtlich. Ja, ich suche ja jetzt schon wieder die nächste Software. Der Konsumteil wird nicht helfen heute. Aber diese ganze Pseudo-Action-Adventure-Dinger, die es da so gibt, angekündigt, also das mit dem iPhone 5 auch so mit war, mit der wie hieß denn das? Shit. Ja, da gibt's aber einiges. Es gibt einen Haufen so Zelda-Klonen-Geschichten, die alle so irgendwie so ähnlich sind, wo ich nie die Muße hatte reinzuspielen. Lilly heißt es. Lilly. Lilly, das ist so eine, sieht ein bisschen aus wie Carla Columna da auf dem Cover. So ein, Frau mit Brille. Irgendwie sieht Frau Lindenbrock auch so ein bisschen aus wie Carla Columna, oder? Ich kenne Carla Columna nicht. Du kennst Carla Columna. Was sagst du jetzt nur, weil du mit Frau Lindenbrock gemalt hast? Ah, Prior Art. Naja, was ich sagen wollte, ist, errate noch letztes Jahr. Mein Fusion Drive ist natürlich auch deswegen kaputt, weil ich die Platten ausgebaut hatte. Deshalb ist es auch nicht aufgetaucht. Nein, das also schön in die Lücke gesprochen. Haben sie nicht mich ausgelacht, sondern mir anders. Ja, ich habe gerade nach Lilly im App Store gesucht und es kommen irgendwelche Brautmoden-Apps. Ja. Ja, also ich habe die Platten ausgebaut, die zwei, auf denen es Fusion Drive war. Deshalb haben die nicht aufgetaucht. Also das heißt nicht, dass es Fusion Drive nicht mehr ging, aber ich glaube, es hat auch Zicken gemacht, deshalb hatte ich sie ausgebaut. Und dann hatte ich es beim nächsten Reboot vergessen, dass es und mich gewundert, dass es nicht mehr da ist und die lagen in der Schublade daneben. Achso, also dein Fusion Drive lag eigentlich in der Schublade und das ist ganz so erstaunlich. Genau, du hast es ja erwähnt. Ich wollte es ja schon fast gar nicht erwähnen. Aber ich habe es auf alle Fälle deswegen ausgebaut, weil die Platten und so gezickt haben ein bisschen oder also die Daten, die ich da drauf kopiert habe, so ein bisschen Verschwindibus gegangen sind, aber das haben die Platten einzeln vorher auch schon gemacht. Also einfach mal disregard this information here about Fusion Drive. Ist bestimmt super schnell und toll. Im Zweifel ist das eher alles Unsinn, was wir erzählen. Das muss man ja immer dazu sagen. Ja, so richtig gute Annotations für gewesene Podcasts gibt es ja auch noch nicht. Für gewesene? Ja. Was meinst du? Also so? Wo dann kommt, Achtung, die folgenden 5 Minuten sind deprecated. Mhm. Ach so, wie bei so die YouTube-Kommentare oder sowas. Mhm. Oder wie bei, ja, aber diese Einblenddinger so. Bei SoundCloud gibt es ja auch. Zum Durchstreichen so. Sozusagen. Ja, gibt es da so einen Podcast? Ist ja in dem Player was mit dabei? Kommentare in die Timeline so vielleicht auch so? Und ihr seid doch so am Podlaufen. TM. PM. Wenn Gerrit Zeit hat. Wenn Gerrit Zeit hat. Gerrit, du hörst zu, bitte mach das mal. Ich weiß nicht, ob Gerrit Zeit hat, uns zuzuhören. Ich glaube es nicht. Ja. Also sag das mal bitte jemandem, dem Gerrit. Was noch Godus von letztes Mal war, bleibt lächerlich irgendwie, man wird noch mehr mit Werbung zugespammt im Curiosity. Jedes zweite Frame ist irgendwie ein Godus-Werbung. Ja. Das ist, glaube ich, eigentlich nur eine Godus-Werbekampagne gewesen, dass die auf Kickstarter genug Kohle machen, um jetzt ja, drei Jahre lang nichts zu machen. Weil der Peter Molyneux alleine ja nicht genug Leute mobilisiert hätte. Nee. Bestimmt nicht. Aber ich habe gehört, es gibt ein neues Video zu Godus, wo Peter Molyneux. Ja, wenn du Kickstarter kampagniert hast, kriegst du da, glaube ich, okay. So Insider-Blick. Insider-Blick ist es wirklich so schlimm, wie es von außen aussieht. Ich habe ja letztens so meinen Schrank aufgeräumt und da fand ich Fable und dann habe ich mir wieder zurückgedacht, wie scheiße das eigentlich war. Du bist also ein großer Fable-Freund. Ich bin Fable-Hasser. Ich mochte Fable, ich fand es so... Also, ich fand das so kein Spiel. Ich will ein Spiel. Gib mir noch ein Spiel. Das war, jetzt erklär mal ganz kurz. Für Laien wie mich, Fable. Martin mochte es. Sollst du auch der Martin erklären. Nicht kurz mochte es. Naja, Fable war ein Rollenspiel von Peter Molyneux. Ja? Und es war, die Aussprache mal wieder zu variieren. So das Verkaufsargument war damals irgendwie so groß, hier, du kannst irgendwie deine Entscheidungen treffen und je nachdem, wie du deine Entscheidungen triffst, wirst du dann ein böser Held oder ein guter Held. Ach, das ist so sein Grundthema. Wirst. Ja, genau, das ist so, das baut er überall ein und wenn du halt dann irgendwie den Hund, also du hast natürlich auch einen Hund dabei, das aber nur am Rande, weil das ist ja auch so ein Peter Molyneux-Thema, dass man immer so ein Haustier hat, das irgendwie Sinn ergibt. Oder das war schon Fable 1 mit dem Hund, oder war das Fable 2? Ich glaube Fable 2. Ich glaube, ich habe aus 2 gesehen. Das 1er habe ich, glaube ich, auch wirklich eins ohne Hund. Aber je nachdem, wie du dann eben im 1er so agierst und ob du kleine Kinder schlägst und Eichhörnchen aufschlitzt mit deinem Schwert, siehst du dann irgendwie böse aus hinterher, da wachsen ja dann auch Herzen. Das ist ja schon wahnsinnig interessant, weil böse sein hat ja überhaupt nichts damit zu tun, sondern meistens, wenn du in eine Situation kommst, wo es eine wirkliche Entscheidung gibt. Und nicht, ich habe jetzt Lust, ein Eichhörnchen abzuschlachten. Aber an sich war es halt ein relativ lineares, was die Story angeht, Rollenspiel. Du kannst halt abzweigen und dann irgendwie dich vergnügen sozusagen jenseits der Story. Aber das war halt irgendwie so mein Kritikpunkt, dass die Story halt relativ schlauchig war und du halt nebenan halt so ein bisschen Rollenspielelemente machen konntest. Sozusagen. Ja, und die haben alle so zu No End irgendwie. So, das ist so eine ganze SimCity-mäßige, du hast da deine Häuser irgendwie dir gekauft. Das ist aber auch Fable 2 mit den Häusern. Fable 2 alles, ja. Fable 2, Fable 1 habe ich nicht, Fable 2 nur gespielt. Mhm. Da fand ich aber echt dann langweilig. Du konntest irgendwie alles und nichts machen. Und du konntest irgendwie Häuser mieten und heiraten und alles Mögliche. Und irgendwie komische Sprachgeschichten, Gesten lernen da an der Stelle mit den Leuten. Und das hat alles irgendwie keinen Spaß gemacht. I beg to differ. Ich habe es allerdings auch nicht durchgespielt, aber ich fand den Hund, fand den Hund toll. Ja. Aber jetzt wird alles besser, weil jetzt kommt ja das Beste aus Populous, Fable und Black and White. Ja. Destilliert. Remastered. Destilliert. Modernisiert. Der Hund, der Blitz und. Genau, es ist ein Hund, der gut oder böse ist. Den man nur indirekt steuern kann. Genau. Ja. Zu Other News. Richtig. Fangen wir doch mal an mit den eigentlichen Nachrichten dieser Woche. Beherrschend war zumindest in meinem Newsfeed so die Meldung, dass Apple jetzt den Maps Manager rausgeworfen hat. Also es ist jetzt nicht meiner, sondern der von den Karten. Und das klingt irgendwie so alles nach Bauernopfer. Ich weiß nicht. Also der gute Mann heißt Richard Williamson und musste jetzt wohl gehen. Und die Washington Post hat geschrieben, so, ja, hier, so das iPhone hat das Debüt irgendwie versaut und so. Und die Karten sind so schlecht und jetzt musste der gehen und was nicht alles. Ich weiß ja nicht. Für mich klingt es so, als würden die halt jetzt die Leute rauswerfen, die sie nicht leiden können. Du meinst, das ist noch so ein Geforstolle sozusagen? Ja, also so, jetzt müssen wir die nicht mehr behalten, weil es gibt keinen Überchef mehr, der das sagt. Nee, aber den gibt es ja schon länger nicht mehr. Also warum hätten da so. Naja, aber es gibt ja auch so eine Periode, wo du dann so eine Anstandsphase. Ja. Es gibt natürlich aber auch schon so Ecken, wo du irgendwie auch nicht mehr weiterkommst an der Stelle. Also bei Maps sehe ich es irgendwie nicht so, weil ich finde es nicht so gefloppe. Also ja. Die haben eigentlich einen relativ guten Job gemacht an der Stelle, aber es ist halt ein schweres Projekt gewesen. Und ja, ich glaube, das entwickelt sich auch noch weiter. Und da hätte man wahrscheinlich auch dieselben Leute dann an der Nase sitzen lassen können und die hätten es vielleicht machen können. Mhm. Also bei anderen Geschichten, wie zum Beispiel beim Game Center, sehe ich es überhaupt nicht so. Ja, das muss radikal neu, da muss weg. Ja, das geht nicht, da gibt es dann nicht mehr gut zureden. Hilft aber irgendwie alles nicht. Also ich finde, man steckt nicht drin. Sie machen Personalveränderungen jetzt und irgendwie die oberen Personalveränderungen sind halt jetzt gerade für die Presse auch interessanter auf einmal, weil es ist ja nicht so, dass alles andere so super konstant war über die ganzen Jahre. Also alles, was so eine Ebene drunter war, ist ja auch gut fluktuiert und so. Also ja. Naja. Es gab ja so ein bisschen Probleme mit dem Stockpreis auch. Vielleicht hat man dann... Weißt du? Aber wir sind definitiv kein Finanzspekulationspodcast, deswegen sollten wir das gar nicht. Nee. Ja. Ja. Ist es nicht eigentlich normal, dass es hin und wieder Veränderungen gibt? Ja, leider. Ich bin ja grundsätzlich ein Fan von Konstanz. So. Aber so ist das manchmal. Verändert hat sich auch der Kindle. Ne, endlich. Wir hatten du vor. Sprichst du gerade sehr, aber. Ja, was so. Ja. Du bist auch Fortschrittsfan. Ich bin Fan von konstanter Veränderung. Nee, wir haben vor 2 Monaten irgendwie über den Paperwhite das erste Mal gesprochen, als er da auch vorgestellt wurde. So als Amazon so eine Produktvorstellung gemacht hat, wo sie gleich angekündigt haben, wann man es kaufen kann und dass es kommen wird und wie viel es kosten wird. So. Ja. So das, was so andere Player auch noch von Apple lernen könnten an der Stelle. Ja, das ist schon, aber das trotzdem ein bisschen gedauert. Apple macht das auch nicht mehr. Die haben auch behauptet, irgendwie so dieses iPad Mini, ja, für Amerika ungefähr da und für den Rest der Welt müssen wir mal gucken. Bisschen später. So, also, aber egal. Bist du nur bitter, weil du deins noch nicht hast? Hey. Ja. Da kommen wir auch noch zu. Das trete ich hier auch noch breit, das darfst du glauben. Nee, aber erstmal trete ich breit, als ich mir eben diesen Paperwhite gekauft habe. Ich trete breit den Paperwhite. Nee, es gibt ihn jetzt endlich in Deutschland, also schon ein Weilchen, 2 Wochen oder so. Und meiner ist dann auch gekommen und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesem Gerät. Das ist wirklich so der E-Reader, den ich schon immer haben wollte, weil er leuchtet. Was aber nicht jetzt als Leuchten wahrgenommen wird, oder? Es ist halt so eine Vordergrundbeleuchtung sozusagen. Also es ist jetzt nicht hinter dem Display, sondern eben vorder, also am Rand quasi so, das ist so ein bisschen, aber es ist trotzdem sehr uniform. Also es ist jetzt nicht Gameboy-Lampe obendrauf, der Rand ist gut beleuchtet, der innen nicht. Das ist nicht so, das ist schon eine sehr uniforme Beleuchtung so an sich. Das heißt, man kann jetzt auch nachts lesen. Genau, und du kannst es halt auch regeln. Also wenn du wirklich nachts liest, dann kannst du halt wirklich so auf Stufe 1 oder 2 schalten und dann ist es halt nicht so in your face, sondern du kannst halt dann richtig schön das halt so ein bisschen heller machen, dass du es auch lesen kannst, ohne dass es in den Augen wehtut. Aber wenn du halt irgendwie so in einem, du kannst es auch sehr hell schalten, wenn du es nötig hast, es sehr hell zu schalten. Gerade bei so Zwielicht oder wenn du es halt besonders weiß hättest, gerne dein Paperwhite, dann hilft es halt. Ich bin immer noch irritiert mit dem Kindle, weil das erste Modell ja so aussah wie ein Computer aus den 80er Jahren. So ein ZX zum also, selber zusammenkleben. Dass sie sich sozusagen gesagt haben, ja, wenn wir so ein Produkt langfristig entwickeln, dann muss das auch am Anfang so aussehen, wie als gäbe es das schon 30 Jahre. Naja, mittlerweile. Aber jetzt haben sie den letzten Button auch noch weggekürzt. Sie haben den letzten Button auch noch. Also es gibt den Einschalter natürlich noch. Mhm. So. Aber jenseits dessen hat er jetzt echt keinen Button mehr. Und das ist auch kein Problem an sich. So, ich komme mit dieser Touch-Steuerung ganz gut zurecht. Beim Zurückblättern muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man auch dahin tappt, wo man hintappen muss. Aber an sich funktioniert das ganz gut. So, die Updates, die sie für die Software gemacht haben, sind so ein bisschen Licht und Schatten. Einerseits haben sie halt diesen ganzen Homescreen neu gemacht, dass sie halt jetzt, sie blenden unten jetzt auch Empfehlungen ein, was du dir denn noch kaufen solltest. was halt immer so ein bisschen Platz wegnimmt und was du nicht wegmachen kannst. So. Okay. Und grundsätzlich sind sie halt weggegangen von dieser Textliste, wo du halt irgendwie nur die Titel deiner Bücher gesehen hast, sondern hin zu einem grafischen, wie jetzt auch im neuen iTunes, immer so Albenansicht, so die Coveransicht sozusagen. Das heißt, also auf deinem Homescreen siehst du momentan nur die letzten drei Bücher, die du gerade angeguckt hast. So. Und wenn du dann einmal tappst, dann kommst du halt zu der ganzen zum ganzen Regal sozusagen mit diesen Covers. Das ist so ein bisschen, das finde ich so ein bisschen doof. Ich hätte gerne mehr Übersicht auf meinem Homescreen, aber man kann es. Was liest du eigentlich auf dem Kindle? Also gibt es so Bücher, wo du sagst, die will ich noch normal haben, also in physisch, oder liest du alles auf dem Kindle? Nee, also ich lese sowohl Belletristik als auch Sachbücher lese ich gerne auf dem Kindle. Also das ist bei mir echt. Also du hast komplett den Switch gemacht. Ich habe komplett den Switch gemacht und ich bin halt echt, ich finde es schon schlimm, wenn es das Buch nicht als Kindle-Edition gibt oder halt als EPUB oder sonstiges, was ich dahin konvertieren kann. Weil es halt irgendwie so dieses Gefühl hat von, oh scheiße, wieder 300 Gramm Ballast. Ja. So, und also ich lese im Prinzip alles auf dem Kindle mittlerweile. Und da gibt es nämlich jetzt auch ein tolles neues Feature, was mich richtig freut. Nämlich, wenn du liest und ein paar Seiten gelesen hast, dann kann er schätzen, wie lange du noch lesen musst bis zum Kapitelende. Und oh, zeitlich. Und wie lange es noch dauert, bis du das Buch fertig gelesen hast. Und das ist halt richtig cool, weil dann kannst du halt so sagen, so in einer halben Stunde muss ich weg, wie viel Kapitel kann ich noch lesen? Ja, und dann zeigt er dir das halt an, so das Kapitel kannst du auf jeden Fall noch fertig lesen und das nächste vielleicht auch. Ja. Das ist schon. Das ist ja eerie. Ja. Und vor allem ist es halt auch so eine Motivation, irgendwie zu sehen, so, ich habe jetzt noch, ich will eigentlich in einer Stunde schlafen gehen, schaffe ich das Buch noch oder nicht? Ja, das ist schon schön. So immer so dieses auf Anfrage gucken können, wie lange dauert es denn noch? So, aber an sich ist das, von der Hardware her ist das echt ein gutes Gerät, so. Kostenfaktor? Weiß ich jetzt gar nicht, so ein Huni oder so, oder? Immer diese. Also hat der Paperwhite den anderen ersetzt oder ist es jetzt ein zusätzliches Modell? Ich glaube, es ist ein zusätzliches Modell, aber im Zweifel kann man das alles in der Folge der Fanboys nachschlagen, wo ich das alles erzählt habe. Also kurz, das müssen wir jetzt kurz recherchieren hier, wie das war mit dem Paperwhite und den anderen Geräten. Dann frage ich jetzt noch den Dom aus. Genau, was ist denn Dom aus? Wie ist denn dein E-Book? Mein E-Book-Verhalten ist nach wie vor dünn, also ich lese wenig so komplette Bücher und ich habe einiges in iBooks, das ich so halb angefangen habe. Ich habe keinen Stress damit, dass ich es da lese, also Display und so finde ich angenehm, stresst mich gar nicht. Dass das Mini jetzt kein Retina hat, nervt ein bisschen, aber gleichzeitig ist halt so entspannt in der Hand, dass ich halt dann so eher so weiter weghalte und dann, das ist halt ein bisschen schade. Aber so, ja, ich bin eigentlich damit zufrieden. Was mich dann eher dann nervt, ist mal halt eben, sind die Release-Zyklen von den einzelnen Sachen. Also wenn mich mal was interessiert, ist es oft so, dass es dann nicht als E-Book vorhanden ist, weil sie irgendwie noch eine Sperre haben oder erst später. Oder jetzt habe ich schon irgendwie Kindle, Google Bookstore und iBooks drauf und dann auf keinen der Plattformen kommt die Scheiße. Das nervt dann so ein bisschen, weil sie halt erst noch das gedruckte Buch verkaufen wollen. Das sind so diese Zyklen, auch bis sie dann wieder das Paperback rausbringen. Und dann. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich verstehe mich da überhaupt nicht selber. Ich lese immer noch gedruckt. Keine Ahnung warum. Und ich hasse es auch, die Sachen dann rumfliegen zu haben, weil die Regale verstopfen. Aber ja. Also ich habe jetzt gerade nachgeguckt, der Kindle Paperwhite hat den Kindle Touch ersetzt sozusagen. Mhm. Den kann man noch gebraucht kaufen, aber das außen vor. Und kostet so um die 130 Euro in der Wi-Fi-Variante. Ja, das ist ja dann doch machbar. Ja. Kommt ja auch bald Weihnachten. Aber wenn wir gerade bei iBooks waren nochmal, wir haben vorher gerade was Tolles, Neues gelernt, dass man in iBooks die Kategorien selber bestimmen kann, wenn man will. Ich weiß nicht, wusstet ihr das? Gute Abzweigung. Der Tobi hat uns das gerade gezeigt. Man kann bei iBooks, also bei diesem, bei dieser Software, die auf iOS läuft, mit der man Bücher lesen kann, das ist ja immer, finde ich immer verwirrend, dass das iBooks heißt, Da kann man eigene Regale definieren sozusagen. Genau, und zwar auf Deutsch ist es noch nerviger wie jetzt auf Englisch, weil wenn man jetzt unter Sammlungen geht, dann stehen da Bücher und PDFs und gekaufte Bücher, wenn man was gekauft hat, wirklich im iBook-Store, und das sind fix. Und diese Liste kann man bearbeiten oder neu, steht da einfach so ein Knopf, neu. Mhm. Und wenn du auf neu drückst, kannst du halt so eine eigene Kategorie machen, so mit meinetwegen zu lesen. Und dann kannst du einzelne Bücher und PDFs dahin schicken. Und das ist eigentlich schon ganz praktisch. Also gerade bei mir sind halt zuhauf PDFs drin, weil das ist so der Anwendungsfall, für den ich iBooks auf dem iPad halt ständig verwende, ist da irgendwie PDFs reinzupfeffern, um was nachzugucken, auch mein Ticket oder so. Und dann das ein bisschen aufräumen zu können, ist cool. Ich scheitere jetzt gerade daran, da irgendwas reinzuwerfen. Links oben ist Sammlungen. Nee, ich bin in Sammlungen und jetzt habe ich die Kategorie angelegt und wie werfe ich jetzt was in die Kategorie? Jetzt musst du rechts oben bearbeiten drücken und dann musst du Bücher auswählen und dann kannst du unter links oben bewegen, es verschieben. Du bist am iPhone zwar, das ist vielleicht ein bisschen anders. Du musst in dem Regal sein und dann bearbeiten und dann kannst du, glaube ich, die Bücher verschieben. Ah, okay, warte mal. Bücher, Romane, bearbeiten, ja, da hast du jetzt bewegen. Ja, du müsstest jetzt, also da müssen Bücher drin sein, die könntest dann in ein anderes Regal bewegen. Okay, also nochmal, ich gehe in Bücher, dann genau, bearbeiten, dann bewegen. Kannst du, erstens auswählen so, und dann bewegen. Oh, wow, ja, ja. Das ist ja mal ein Interface. Das Interface ist nicht tolle, aber man hat wenigstens die Möglichkeit dazu. Aber das ist cool, dazu. Ja. Und da kann man zumindest für das, was man jetzt gerade aktuell liest, so ein Regal machen. Weil mir ist auch beim Kraut und Rüben, weil alles, was ich so ein bisschen angelesen habe oder nicht. Also was ich zum Beispiel gerne lese, ich habe mir irgendwie die kompletten Werke von Roald Dahl mal gekauft im iBook Store und da mal eine Kurzgeschichte. Aber bis ich dann wieder den Roald Dahl da irgendwo finde. Ist ja. Ich habe da halt vor allem Betriebsanleitungen und Comics drin. Ja, dann kannst du ja sortieren. Ja, genau. Also gerade so Regel-PDFs, ich meine zum Beispiel Hans im Glück bietet ja von seinen Spielen die ganzen PDFs auch. Die sind das auf dem iPad halt, Mini auch super. Ja. Das lohnt sich halt total, die in iBooks reinzuladen, um dann zur Hand zu haben. Ich sehe gerade, ich habe hier I Live by the River von Johnny Häusler mir geholt. Ja, siehst du mal. Noch nicht gelesen. Ja. Ja. Ja. Weil das bunte, die bunten Spielchen dann doch immer unterwegs. Ja, ja. Das ist der große Vorteil von einem Kindle, da läuft kein Angry Birds drauf. Aber das passiert mir schon auch, dass ich auf dem iPhone dann lese, weil da habe ich so unterwegs, habe ich nämlich deswegen keine Lust auf den ganzen anderen Kram, weil das Netz in der U-Bahn nach wie vor so scheiße ist. Echt? Ja, auf meinem Weg nach Hause. Du bist auch bei der Telekom. Ja, aber das hilft irgendwie da alles nichts. Dein Weg nach Hause ist doch mein Weg nach Hause. Irgendwie ein bisschen länger noch. Naja, zwei Stationen. Und der ist genauso so vom Goetheplatz bis zur Implerstraße ist so tote Hose. Also sie haben nur bis zur Theresienwiese ausgebaut. Ich habe keine Ahnung. Dazwischen haben sie, also da ist auf alle Fälle immer so ein Netzübergang, der mein Telefon komplett frustriert. Und beim Sendlinger Tor selber ist auch irgendwo, wenn wir unten reingehen, das ist erstmal so ein Ding, wo das Telefon auch wieder ein bisschen hängt, bis man da unten am Steig wartet. Und bei allem, was dann ein bisschen mehr Daten schluckt, will ich nicht. Und da sind auch gut, dann irgendwie so ein, zwei Absätze zu lesen. Und irgendwas. Verstehe. Ja, wo wir gerade beim Gerät waren, das irgendwie vor ewiger Zeit vorgestellt wurde und dann endlich auch in Deutschland im Verkauf ist. Gleiches gilt für das iPad Mini mit LTE. Und auch das wird jetzt seit dieser Woche tatsächlich an die ersten Besteller verschickt. Die Lieferdaten oszillieren noch so ein bisschen. Also ich habe irgendwie, teilweise gibt es Leute, die sagen, hier, das ist jetzt schon auf dem Weg nach Europa bei mir und meins ist irgendwie gerade von 4 Tage auf 11 Tage umgesprungen. Es wird fleißig getrackt und gezittert und gebangt. Mal sehen, was das wird, aber auf jeden Fall kriegen die ersten wohl ihre iPads dann demnächst. Was ich da verpasst habe, die neuen iPads, haben die jetzt auch das deutsche LTE mit drin oder? Ja, ja, also im Prinzip ist das gleiche LTE iPhone. Wie im iPhone 5. Okay. So. Also Großstadt-LTE. Großstadt-LTE. Großstadt-LTE. Das ist so ein bisschen wie Großstadt-Revier, glaube ich. Oh. Hatte ich gerade im Kopf auch die Musik. Ja, ja. Nein. Ja, das mit der Produktvorstellung. Wo wir schon bei Nein sind. Ja, das mit der Produktvorstellung. Es begab sich, am Dienstag war es, glaube ich, dass ich weiß gar nicht, was Walmart oder Best Buy oder irgend so ein Elektronik-Verramscher in Amerika hat so mal den neuen Prospekt rausgebracht Und in dem war dann so ein Nintendo-Produkt abgebildet, das bisher noch nie jemand gesehen hat. Nämlich die Wii Mini. Ja. Und dann war Nintendo so ein bisschen am Rotieren, hat erstmal so ein paar Stunden keine Presseanfragen beantwortet und hatte dann irgendwann die Webseite fertig für die Wii Mini. Und ja, jetzt kann man da gucken und demnächst kann man diese Wii Mini wohl auch kaufen. Also es kommt noch fürs Weihnachtsgeschäft. Und was ist die Wii Mini? Die Wii Mini ist eine Wii, die ungefähr so groß ist wie eine CD. Also so wahnsinnig viel kleiner ist sie jetzt nicht geworden. Ja, aber wahrscheinlich in reinen Ausmaßen. Wahrscheinlich von der Höhe her dann schon, oder? Ja, so, also wenn du das Ding anguckst, so groß ist es halt eh nicht. Ja, also. Aber sie hat eine neue Optik. Sie hat eine neue Optik, sie ist komplett quadratisch. Mhm. Aber ansonsten hat sich jetzt da, $100 ist glaube ich der Preis. Also das ist ja auch schon mal nochmal eine Ansage so. Aber ich finde, es ist eher eine Absage. Das auch. Also nicht, also ich finde, die graben sich jetzt ihr eigenes Brot ab. Weil die Wii U jetzt nicht so viel Hype abbekommen hat, dass die Leute heiß drauf sind. Und dann, wenn du 3 Wii Minis kaufen kannst dafür, also so weihnachtsgeschenkstechnisch. Das stimmt natürlich. Also das ist so eine Geschichte, ich glaube, businessmäßig macht es jetzt zum Weihnachtsgeschenk so überhaupt keinen guten Eindruck. Also vor allem, wenn du willst, dass die Wii U irgendwie erfolgreich wird. Also wenn sie eh irgendwie das ganze Wii-Ding noch melken wollen, bis es zum geht nicht mehr, weil sie wissen, das ist das letzte große Hitgerät von ihnen, dann vielleicht. Ja. Aber ja, Zuversicht auf die zukünftigen Nintendo-Jahre macht es meiner Ansicht nach nicht. Ja, im Wesentlichen, das einzige Feature, das ich interessant fand an dieser Wii Mini, ist, dass der Controller komplett rot ist. Was ja so ein bisschen hässlich aussieht, finde ich. Ja. Aber es ist doch Wii Motion Plus included. Hey, super. In dem roten Controller auch. Und dann weißt du es gleich, wenn du noch alte Wii-Modes hast. Und wie ist euer Eindruck von der Wii U denn so? Ich bin noch nicht in den Laden gelaufen und wollte mir unbedingt einen besorgen. Ich habe noch keinen Controller in der Hand gehabt. Ist die schon draußen? Ja, die ist praktisch gerade so draußen und man konnte sie nicht mehr vorbestellen, aber kaufen kann man sie, glaube ich, im Laden schon noch jetzt auch. Ich glaube nicht, dass sie so ausverkauft ist, wobei ich mir nicht wirklich sicher bin. Ich bin nach wie vor nicht scharf drauf. Von dem, was ich gelesen habe, ist es so, dass sie wohl von der Hardware her wirklich ungefähr auf demselben Niveau sind, wie jetzt wie Xbox und PlayStation jetzt schon sind. So, also dass sie da auch wieder hinten dran hängen. Jetzt hätten sie ja ein bisschen vorlegen können mit so vielen Jahren Unterschied. Und wenn sie es so in der Preisklasse verkaufen wollen, haben sie aber nicht großartig. Ich weiß es nicht. Also für mich bietet die nichts, wo ich so richtig heiß drauf bin. Also man könnte höchstens für hier im Büro finde ich vielleicht Super Mario Wii U ganz lustig, dass man da wieder New mal... New Super Mario Brothers Wii. Ja, New U. Super Mario Brothers Wii U. Ohne Wii, glaube ich. Also mit mehr Leuten spielen, weil ich weiß nicht, ob das Feature mit dem Wii U-Controller viel Spaß macht, dass man da irgendwie Blöcke reinzeichnen kann für die anderen oder nicht. Ich glaube, das nervt eher. Aber das müsste man natürlich sehen. Ja, ich weiß es nicht. Also die Wii U krankt für mich auch hauptsächlich daran, dass sie gefühlt vor 10 Jahren vorgestellt wurde und jetzt da ist. Also ich habe das Gefühl, da passiert einfach nichts. Okay. Bei denen. Und ich kapiere das Feature nicht. Also warum mir das was bringen soll. Warum dir dieses Pad, was das Dings. Für einen Lustgewinn verschafft. Ja, das ich kann das auch schwer nachvollziehen. So Haptik-Feedback, das hätte ich verstanden. Der Launch soll ja ganz okay gewesen sein. Irgendwie, sie haben halt ausverkauft, das, was halt immer nicht viel heißt, weil je nachdem, wie viel Gerät du da reinstellst, verkaufst du die halt ab. Eben, ich glaube auch, dass sie vom 3DS gelernt haben. Wobei, da haben sie am Anfang auch gesagt, der Verkauf ist gut und dann ist es ziemlich eingebrochen. Und es gab so ein bisschen Stress, weil man muss erstmal irgendwie ein paar Gigabyte Firmware runterladen, weil es irgendwie so nicht rechtzeitig fertig wurde. Das war beim 3DS ja auch so. Mhm. Ja gut, das war nicht gleich ein paar Gigabyte. Nee, aber es war auch nicht gleich verfügbar. Ja. Beim 3DS war der wirklich so Kernfeatures, die sie angekündigt hatten, erst nach einer Woche oder so, oder nach einem Monat erst mit drin ist. Und erschwerend kam dann hinzu, dass bei den kleinen Wii U's da fast die ganze Platte mit Firmware-Update dann voll war und B, dass zumindest in der Anfangszeit dieses Firmware-Update extrem langsam zum Runterladen war. Was hieß, du hast dieses Gerät gekauft, du musst erstmal zwangshalber ein Firmware-Update machen und das dauert 12 Stunden. Sie haben vom Sony gelernt. So ging es mir mit meiner PlayStation die ganze Zeit. Immer nur. Inzwischen ist besser. Ja, aber dafür ist es bei der Xbox genauso schlimm. Die hätten lieber Balanceboard-Schuhsohlen machen sollen. Balanceboard-Schuhsohlen. Ja, man kann das Balanceboard noch verwenden. Wie Fit You kannst du ja nur noch mal probieren. Vielleicht ist es dann noch besser, wenn man dann während der Fitness noch so ein Tablet in der Hand hält, um da noch was einzustellen. Das Problem ist, dass ich mich grafisch ja sehr von Nintendo entfremdet habe. Als ich die Wii gekauft habe, habe ich das einfach geschluckt, dass alles hässlich ist. Aber jetzt, wo die Sachen auf dem iPhone schon richtig gut aussehen, ist es schwer. Das ist für mich auch so. Ich habe so die Idee, also den Eindruck, alle coolen Spieleideen, die auf der Wii U passieren werden, wird es auch fürs iPad geben. Dann in einem Klon zumindest oder vielleicht auch sogar in der First-Party-Variante. Also die Frage ist, was Nintendo selber da Cooles bringt. So das, was sie da bisher vorgestellt haben, rockt jetzt nicht so, finde ich. Also da hat mich keiner der Konzepte so überzeugt, dass jetzt die Kombination so geil wäre. Und es gibt halt einfach kein Spiel, das mich wirklich da außer, also New Super Mario Bros. U ist ja ganz okay, aber alles andere interessiert mich halt gar nicht. Also selbst Nintendo Land finde ich nicht so spannend. Das ist auch so eine Geschichte. Ich habe noch keinen, das ist der Killer einfach, warum ich diese Konsole gerne hätte. So wie der fehlt mir einfach noch komplett. Ein neues Metroid an der Stelle würde ich natürlich sofort auffressen, aber die haben ja von der Prime 3D-Geschichte irgendwie so so ein bisschen Abschied genommen. Keine Ahnung, ob da vielleicht wieder was kommt oder nicht. Das würde ich sofort, dann würde ich mir die Konsole kaufen, weil ich dieses Spiel spiele. Mit dem Controller scannen. So. Ja, diese ganzen sind super. Super, also das würde ich sofort zocken ohne Ende. Ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht in meinen Ports haben sie ja auch jede Menge drauf, also irgendwie Batman Arkham City gibt's und Call of Duty, Black Ops. Ja, wobei, da bin ich ja noch nie Fan gewesen, großartig. Nein, aber ich finde es halt irgendwie ein seltsames Konstrukt, so auf der Wii U von Nintendo. Mass Effect 3 mit ein bisschen Unterstützung auf dem, also Mass Effect könnte mit diesem Controller noch ganz gut funktionieren, weil die ja immer so diese, für die Kämpfe, die Sonderfähigkeiten haben die dann immer auf 27.000 Steuerkreuz irgendwas Geschichten Quick-Access-mäßig legen und das soll auch ganz okay funktionieren, ist halt aber trotzdem hinten drauf geklebt. Aber dafür kann ich es mir eigentlich, das wäre so eine Sache, wo ich mir das vorstellen könnte mit Tablet und Spiel, also bei Rollenspielen, wenn du halt die kompletten Charakter-Dinge dann am Display hier unten hast, während du oben das komplette Spiel hast, dass sich's nicht verdeckt. Gleichzeitig kann man halt nur an eine Sache gucken. Für so Singleplayer-Games lohnt sich's jetzt auch nicht so, dass du noch ein extra Display hast. Nur denn. Es ist heute irgendwie so diese Woche der lange überfälligen Updates, oder? So. Oder Produkte. Weil jetzt hier als nächstes iTunes 11. So, es kam ja dann doch endlich. Ja. Ich hatte ja schon gehofft, dass sie es nicht schaffen, so, dass sie sich nochmal blamieren. Aber nein, sie haben es quasi auf den letzten Drücker dann doch geschafft, gestern Abend dieses Update zu releasen. Und jetzt ist es da. Hallo. Ja. Hallo iTunes 11. Es hat sich jetzt nicht wesentlich, also unter der Haube hat sich, glaube ich, relativ wenig verändert, habe ich das Gefühl. Ja, habe ich auch. Also was für meinen Automatically Add to iTunes Folder super ist und für mein Setup zu Hause auch, das funktioniert auch komplett mit dem neuen iTunes. Was ich aber insgesamt so ein bisschen schade finde, weil es ist halt wieder mal ein anderer Anstrich an der Stelle und es ist auch ein anderer Anstrich, der jetzt nicht grundsätzlich mit irgendwas bricht, sondern das ist alles noch da. Ja, es gibt diese 1000 Medientypen, die wir da drin haben. Es ist dein Hub, um dein iOS-Gerät zu synken mit dem ganzen Kram. Es ist nach wie vor keine Möglichkeit, irgendwie in iBooks irgendwie reinzugucken oder nur mal Vorschauen zu machen, so in die Richtung. Es ist vom Konzept her eigentlich das alte Ding. Es ist einfach ein bisschen andere UI-Kleider gelegt worden, die durchaus durchaus ganz coole Sachen sind, aber halt auch so, wenn jetzt das wirklich die Richtung ist, in die OS X jetzt geht, so von der Bedienung her und von dem, wie es gemacht ist, dann bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde es nicht so berauschend. Also ein paar viel Pop-Over-Kram, viel Zeug, was mal links, mal rechts ist und zwischenrein animiert. Also, es animiert nicht viel, aber Also ich finde halt diese Pop-Over-Source-Liste so ein bisschen seltsam. Die also da, wo du Musik und Videos und TV-Shows auswählst, das fühlt sich irgendwie komisch an. Ja, die an der Stelle dann wirklich auch so aufgeht, dass die Selektion jetzt in der Mitte ist. Das heißt, dieses Ding ist immer so visuell woanders, wenn man draufklickt, je nachdem, woher du kommst. Ich glaube schon, dass es ein bisschen cleaner ist und einfacher für Leute, aber gleichzeitig ist es auch... es ist jetzt auch nicht ein riesen Meilenstein zu irgendwas. Es ist jetzt nicht das, was halt iTunes jetzt schon lange war, so das Erbe von Carbon und wir machen halt irgendwas und da geht dieses Systemfeature nicht und da geht jenes nicht. Aber es ist schon auch, es fühlt sich ein bisschen anders an wie der Rest vom System, weil sie was Neues ausprobieren, so was UI angeht. Was mir aufgefallen ist, Sie haben irgendwie das mit den Playlisten, das scheinen Sie so irgendwie erst vergessen zu haben und dann noch hinten drauf geschraubt. So, weil du kannst Playlisten jetzt, es gibt in, wenn du Musik auswählst in dieser Source-Top-Dings da, dann gibt es den Button Playlists. So, und dann zeigen sie dir die auch an. Da werden dir natürlich keine Playlisten angezeigt, in der nur Videos drin sind, weil du hast ja das in Musik gedrückt. So, ich habe aber so Smart Playlists, die mir sagen, so was ich an Videos zum Beispiel löschen kann, weil ich schon geguckt habe. Da muss ich jetzt erst so das alte Interface wieder aktivieren, indem du halt Show Sidebar anmachst. Und dann sind da ganz unten links, so wie immer, die Playlisten auch. Aber sonst gibt es halt gar keine Möglichkeit, irgendwie da so zu solchen Playlisten hinzukommen. Das ist vielleicht auch erwähnenswert, dass man die alte Sidebar im Endeffekt mehr oder weniger wieder anmachen kann. Das ist dann da ist ähnlicher Inhalt drin. Es gibt halt noch da oben diese Filtergeschichten mehr oder weniger. Für Musik selber finde ich es echt ganz cool jetzt mit den, also ich hoffe auch, dass Coverflow so komplett gestorben ist. Ich habe es zumindest nicht mehr gesehen. Stimmt. Aber schön. Also diese Art der Ansicht, dass du alle Covers so siehst und dann draufklickst und dann den Inhalt wirklich kriegst und der halt auch nicht von dem normalen Layout, so von dem Listenlayout wirklich eingefangen ist, sondern da gibt es halt mehrspaltige Geschichten und so, wie es halt man es halt gerade layouten will an der Stelle. Also das finde ich ist schon vom Konzept her was mich ein bisschen freut, dass die UI so ein bisschen kreuz und quer den Platz gut nutzen kann, wenn sie will und trotzdem gut aufgehoben ist. Wenn sie es immer täte. Kleiner Tipp am Rande, wenn man das Pop-up-Menü da lässt und nicht die Seitenbar wieder einschaltet, kannst du auch ganz simpel mit der Apfeltaste umschalten, also Apfel 1, 2, 3, 4, springt dann zu den verschiedenen Menü-Items. Apfel 1, 2, 3, 4. Vielleicht auch 0, weiß ich nicht. Ja. Interessant. Ich persönlich gucke ja mit iTunes hauptsächlich Video. So, Ja, du guckst wirklich mit iTunes das Video. Ja, genau. Weil ich gucke so auf den iOS-Devices die Videos, die in meinem iTunes zu Hause sind und mit Apple TV. Ja, das mache ich natürlich auch, aber so was ich halt am PC, am Mac gucke, gucke ich halt in iTunes drin, sodass ich halt auch so dieses Watched-Status-Dings habe. Dafür hat sich halt schon ein bisschen, also es sieht zumindest übersichtlicher aus jetzt. So. Also gerade wenn ich so diese Unwatched-View anmache von den TV-Shows, dann habe ich halt jetzt so eine sinnvolle Liste links, wo ich halt die Shows sehe und dann kann ich rein und gucken. Also das ist irgendwie übersichtlicher als vorher. Und ich habe auch das Gefühl, dass Videos so ein bisschen flüssiger sind, aber vielleicht bilde ich mir das ein. Ich bin schon sehr gespannt, wo der geliehene Filme-Button landen wird. Weil das war ja immer eine Katastrophe beim alten iTunes mit den geliehenen Filmen, die dann verschwunden sind zwischendurch. Und wo die wohl sein werden, keine Ahnung. Ja. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass endlich der Store nicht mehr in dieser riesenlangen Liste drin ist, sondern einfach ein extra Knopf rechts oben. Ja, finde ich in Ordnung. Den Store haben sie auch komplett redesigned. Also für alle Benutzer mit Retina-Display macht das einen enormen Unterschied, weil halt endlich jetzt nicht mehr so komisch gerenderte, pixelige Überschriften irgendwo stattfinden, sondern echt alles scharf ist. Und sie haben ein bisschen was die Apps angeht, haben sie irgendwie die Icons mehr in den Vordergrund geholt. Das heißt, die Icons sind alle ein bisschen größer und sind auch alle von der größten Version runtergerechnet. Also wirklich voll aufgelöst und ganz hübsch. Ich finde jetzt, also ich finde es ist halt ein Redesign-Schritt an der Stelle. Es ist irgendwie so richtig viel cooler ist das auch nicht geworden. Nee, der Store an sich ist nicht jetzt wahnsinnig viel cooler. Die Filme sind immer noch so eine Katastrophe. da irgendwie eine Übersicht zu kriegen, was ich gerade gucken will. Und ja, was mir vorhin aufgefallen ist, das ist aber ein Feature, was ich seit sicher 5 Versionen nicht mehr genutzt habe, das war diese Visualisierung, also diese Animation von Musik, dass der immer die Topbar behält. Was ich ja total bescheuert finde, weil das mache ich ja eher bei einer Party oder so an, anstatt dann... Ja, aber kannst ja Fullscreen machen, oder? Ja, nee, bei Fullscreen ist die auch noch da. Das ist, OS X Line Fullscreen. Fullscreen macht die Leiste oben, weil iTunes halt dann im Fullscreen ist. Du kannst aber noch den anderen Fullscreen anmachen. Ich weiß nicht genau, wie du das an deiner Stelle machen kannst, aber wenn du es mit zum Beispiel... Companion-Produkt mit der Remote-App, da gibt es jetzt auch so einen Visualizer-Button. Ich weiß nicht, ob der da vorher auch schon drauf war. Und wenn du den anmachst, dann geht er in seinen eigenen Fullscreen. Also wie du jetzt auf dem Mac selber in den Modus kommst, weiß ich nicht, aber ich habe schon gesehen hier auf meinem Rechner. Also er geht auf alle Fälle noch. Apfel F. I don't know. Probieren kann man es ja mal. Ja. Neues Gimmick-Feature, man kann jetzt Gutscheinkarten mit der iSight einlösen. Ja, ich finde das gar nicht so gimmicky, weil so einen Gutschein einzutippen ist schon nervig. Also so, ich habe da mal so welche verschenkt und das war dann schon so, wenn du das halt echt abtippen musst, das ist schon... Oh. Ich vergesse immer, dass man die ja wirklich abtippen muss, weil ich kaufe die ja immer nur so per E-Mail und copy-paste die dann. Stimmt, ja, aber so, wenn du so eine Karte im Laden kaufst, auch wenn es so billiger im Laden gibt, dann hast du das. Mhm. Genau, da kannst du jetzt deine Karte in die iSight halten und dann liest es das und alles ist einfach und toll. Alles ist einfach und super. Mhm. Ja, was ist ansonsten noch so passiert? Abgeraucht ist es mir auch schon zweimal, aber das normal. Das muss ja auch nichts heißen. Das Icon ist hässlicher, finde ich, aber mei. Ich finde das. Ich finde es auch schon lange nicht mehr hübsch. Ja, ja. Aber irgendwie gefällt es mir in der Inkarnation jetzt noch weniger. Was super ist, ist WhatsApp. Was ist denn WhatsApp? Ich glaube, es heißt WhatsApp, oder? What's next? Wie auch immer, dieser kleine. Ach so, da oben. Das ist, glaube ich, What's next? Up next. Titel, glaube ich, auf Deutsch. Mehr oder weniger wir bauen es jetzt komplett ins System ein, wie iTunes DJ funktioniert hat früher. Ich weiß nicht genau, oder Shuffle. Weil du mit System iTunes meinst an der Stelle. Ja, ja, aber nicht Mac OS X. Es sind ja zwei Betriebssysteme, man muss schon darauf hinweisen. Okay, erklär es mal kurz. Das ist in dieser kleinen Fenster oben, wo der Titel angezeigt wird, sind es die drei Balken mit den drei Zahlen daneben. Wenn man da draufklickt, dann siehst du, welche Titel als nächstes gespielt werden. Du hast dich gerade als Snob geoutet, weil das sind natürlich Bullet Points für die normalsterblichen Nicht-Retina-Benutzer, aber bei dir sind es Zahlen. Okay, gut. Genau, aber dort an der Stelle taucht jetzt wirklich auf, was einfach als nächstes abspielen wird. Und zwar egal, wie du dein iTunes gestartet hast. Also wenn du jetzt in der Playlist gestartet hast und auf Shuffle hast, dann einfach die nächsten Songs, die jetzt vom Shuffle kommen. Wenn du ein Hörbuch hörst und das in mehreren Teilen rumliegen hast, dann da die nächsten. Und da kannst du halt auch spontan mal schnell eine Playlist zusammen machen. Also du kannst entweder ganz normal wie immer in iTunes irgendwo Play starten und dann hat er halt seinen Listenkontext, wo er gerade ist und dann zeigt er dir das an, was in der Liste gespielt wird. Oder du kannst auch selber einfach direkt was draufdragen, um dir so eine spontane Playlist zu machen, die keine ist. So, also so partytechnisch ist das schon ganz nützlich. Ja. Wenn du dann einfach die Songs vorher angucken kannst, was kommt jetzt und halt nicht in der Playlist rumfuhrwerken musst. Also ich finde es für mich selber halt so auch praktisch, weil ich will schon die Art von Songs hören, aber jetzt den nicht schon wieder und den nicht schon wieder. Und anstatt dann jedes Mal Skip zu drücken, gucke ich einmal rein, räume die Liste mal kurz auf und dann höre ich halt so lange, bis wieder einer kommt, der mich nervt, dann klicke ich wieder rein. Ja. Und das finde ich schon auch schick. Mhm. Also das ist featuremäßig wirklich was Schönes. Das haben sie auch in die Remote-App mit übertragen. Also das kannst du auch mit der Remote steuern, was ich auch sehr fein finde. Ja, aber ansonsten eigentlich relativ ereignislos. Naja, die tollen modalen Dialoge. Die sind immer noch modal, toll und modal. Und ein Task per iTunes. Klar. Ja, also es hat sich. Naja, ich meine, es wäre ja absurd, wenn du gleichzeitig einen Film und ein Lied. Ach so, Ich weiß gar nicht mehr, was an der Geschichte passiert ist. Ob das noch geht, das musste man mal ausprobieren. Also früher konnte man ja zumindest die Playlist in einzelnen Fenstern aufmachen und so. Also man konnte schon so ein bisschen mit mehr Fenstern und Kram agieren. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein bisschen was zum Opfer gefallen ist. Ich meine, unter der Haube ist es ja wirklich einfach trotzdem ziemlich gleich. Also dass die Dialoge, die modal waren, sind jetzt wieder mal modal. Der nervigste davon, finde ich, ist der Inspektor, der Apfel-I, für die, wo du die Informationen selber eintragen kannst, weil da willst du eigentlich schön durchgehen durch deine Liste und du kannst immer noch Next und Previous drücken an der Stelle, aber du kannst nach wie vor nicht einfach rumklicken, sondern du musst es wegmachen und wieder woanders aufmachen. Und das ist echt nach wie vor ein bisschen Panne. Aber an sich bin ich eigentlich angenehm überrascht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass so wenig Konzeptionelles komplett umgeworfen haben, aber sie haben eigentlich nichts kaputt gemacht, was mir wichtig war, und ich mache gerade den Eindruck, als würde ich es ganz gerne bedienen, so wie es gerade ist. Also so schon. Es ist weniger schlimm als erwartet. Ja. Ja, und außer das Ping. Für mich, ja. Außer das Ping tot ist tot. Weil so fürs Entdecken von Musik fand ich Ping schon irgendwie angenehmer, als den Store durch Most Popular durchzuforsten. Tja. Ja. Nun ja. An der Stelle möchte ich kurz einen Tipp einwerfen, weil es hat mir gestern das Leben wesentlich erleichtert, da mich mal drum zu kümmern und dann darauf hingewiesen zu werden, was man da machen kann. Situation ist folgende: Mac OS X hatte dieses Feature, das automatisch Rechtschreibfehler in deine Texte einfügt. Mhm. Das standardmäßig auch angeschalten ist und das man immer sofort ausschalten muss, weil Mac OS X neu installiert. Das heißt Correct Spelling Automatically. Sinnloserweise, weil es macht ja genau das Gegenteil davon, aber egal. Schaltet man also gleich ab. So, jetzt Tweetbot hat jetzt gerade einen Bug, dass es dieses Setting nicht korrekt ausliest und immer dieses Feature anschaltet. Oh. Das heißt, wenn du Tweets schreibst, macht er dir aber automatisch Rechtschreibfehler rein. Das kenne ich ja von, das ist von Line eigentlich. Also, aber das ist bei Tweetbot jetzt auf dem Mac. Das ist bei Tweetbot gerade so, dass in der aktuellen Version halt immer dieses Correct Spelling automatically an ist und dementsprechend halt immer in deinen Texten rumgepfuscht wird. Und das Update ist natürlich unterwegs und App Store und man weiß das ja alles, das dauert alles ewig, aber es gibt eine Abhilfe, man kann nämlich auf Terminal-Ebene mit Defaults da irgendwie das abschalten. Und das wurde mir gestern zugespielt, der Schlingel hat da was gefunden. Und dann machst du in den Defaults von NetBot. Genau. Okay. Den kannst du halt irgendwie nochmal sagen, hier gar nicht. Und dann macht er das auch nicht mehr, Gott sei Dank. Ah, ja, dann haben sie wahrscheinlich das Feature selber zum Einschalten in die App eingebaut oder einfach Systempref, die man dann halt, wo dann das gewinnt über das System und dann musst du sie wieder so per Hand setzen. Hm. Kenne ich. Ja. Also die technische Begebenheit, kenne ich zumindest. Und ich finde es sehr gut, dass ich das jetzt ausschalten konnte, weil es hat mich schon extrem gestört. Okay, also du hast es dann auch jetzt verlinkt für die Leute, die es interessiert. Genau, exakt. Ja, interessanterweise versucht ja mein iPhone immer Roffelcopter get the fuck off zu korrigieren. Der, weil das wohl kommt. Da hat der jemand, hat er sich einmal gemerkt. Mhm. Nicht unbedingt, vielleicht hat jemand bei dir eine Autocorrection eingebaut auf einen deiner Geräte. Also sie synken nämlich. Das hat mir letztes Mal aufgefallen. Beim iPad Mini waren du hast jemanden dein Gerät in die Hand gedrückt und er hat in deinen, weil er spaßig ist, in deinen Autovervollständigungen das eingetragen. Das glaube ich nicht. Aber ich will jetzt das ist ein interessanter Streich, den man jemandem spielen kann, glaube ich. Ja. Das ist ja wie dieser Filter von Nintendo. Der Penisfilter. Ja, genau, der Penisfilter. Wir müssen das jetzt schon erklären. Bitte zeichnen Sie 500 Penisse. Du musst das jetzt erklären, weil Nintendo hat jetzt, ich weiß aber gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, Nintendo hat einen Filter entwickelt, damit man um Penisse zu erkennen, gezeichnete Penisse zu erkennen, um sie rauszufiltern, weil die ja jugendgefährdend sein könnten. Mhm. Die Vorstellung, wie sie den entwickelt haben, war recht amüsant. Nun ja. Gestern gab es eine neue Humble Bundle Aktion. Die sind ja momentan sehr fleißig mit Humble Bundles, haben sie letztens irgendwie auch davor hervorgetan, dann auch mal Bücher und Soundtracks irgendwie in diesem Format zu verkaufen. Und bisher zeichneten die sich ja aus durch Es gibt hier Indie-Spiele und DRM-frei und für Windows, Mac und Linux. Und zahl so viel, wie du willst. Und zahl so viel, wie du willst, genau. Das ist immer noch so mit dem Zahl so viel, wie du willst. Mindestens einen Dollar. Genau. Der Rest ist jetzt allerdings aktuell gerade so ein bisschen anders, weil sie haben jetzt das THQ-Bundle. Mhm. So, THQ, ein relativ großer Publisher an sich. Sind nahezu nur Ego-Shooter, glaube ich. Gibt es nur für Windows. So, mhm. Punkt 1. Punkt 2 kann man dann auch nur über diesen Store von THQ mit DRM haben. Aha. Okay. Da ist dann so Red Faction, Armageddon und Saints Row und so Kram drin. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass Humble Bundle sich dafür hergibt, weil ist halt irgendwie jetzt gar nicht das, was ich von denen erwartet hätte. Ist halt echt nur, wir machen jetzt hier so ein Publisher-Bundle. Ja, ist ein bisschen. Es ist ein bisschen schade, weil bis jetzt war halt dann noch so Geschichte, okay, ein paar Eckdaten waren klar, dass es DRM-frei war und also dass es DRM-frei war klar, wenn du was da gekauft hast. Und das ist halt jetzt nicht mehr automatisch. Das heißt, man weiß es vorher nicht. Das heißt, beim nächsten spontanen Kauf muss man genauer hingucken. Das heißt, wahrscheinlich ist es ein Eigentor, dass sie es gemacht haben, auch wenn sie jetzt mal kurzzeitig vielleicht für das Bundle gut Kohle abgreifen. Ja, und ich meine, also Ars Technica hat auch so einen Artikel geschrieben, so dass es halt irgendwie jetzt überraschend und etwas kontraproduktiv auch sein könnte, wie du auch gerade sagst. Und da hat dann irgendwie der Humble Bundle Co-Founder John Graham reagiert und hat gemeint so, ja, hier, wir machen schon noch auch Indie in Zukunft, aber wir wollen jetzt hier mal AAA-Blockbuster-Content raushauen und bla und PR-Speech-Gedöns. Klingt so ein bisschen, weiß nicht. Ich bin so ein bisschen enttäuscht. Bin verstimmt. Ich finde es auch komisch, weil das irgendwie die anderen Sachen, die sie machen, das ist dann halt nicht AAA, sondern eher so mies oder was? Ich glaube, PR-mäßig kommen sie aus der Nummer nicht raus. Das haben sie jetzt so geschossen. Mal gucken. Nun ja. Ich bin gerade mit meinem Telefon überfordert, wie das manchmal so ist. Deswegen weiß ich nicht, was als nächstes kommt. Die Leistungsschutzrechtsdebatte war gestern Abend, nachts. Ja, aber viel früher als gedacht. Die war schon um 10:30 abends. Ich dachte, also es hieß ja zuerst, das wäre irgendwie so um 11:30 oder so nachts. Dann hieß es so 3 Uhr nachts. Ja, ja. Also es gab irgendwie so ganz viele Zeitpunkte, alle spät nachts. Und ich dachte, es wäre halt wieder so eine Nummer, wo sie einfach nur die Reden zu Protokoll geben. Aber nein, die haben ja wirklich diskutiert. Sie haben wirklich geredet. Und es war diskutiert. Die erste Lesung des Gesetzes. Genau. Das weiß ich gar nicht, ob es die Lesung war. Das war auf jeden Fall Debatte. Ich weiß nicht, ob es Lesung war. Debattieren die ohne Lesungen auch? Über Gesetze, konkrete Gesetze, weiß ich nicht genau. Hast du es gesehen? Ich habe nur den Schluss mitgekriegt. Ich habe das ganz gesehen. Da war jetzt nichts. Also man hat sich halt so die üblichen Sachen in den Kopf geworfen. Der Ansgar Heveling hat gesprochen. Ja, oder? Ja. Aber war jetzt nicht, also nicht aufregend. Naja, irgendwie schon aufregend, aber halt nicht auf die gute Art und Weise. Ich fand ganz interessant den Redebeitrag von Jimmy Schulz, der mich etwas ratlos zurückgelassen hat, weil er ein völlig anderes Gesetz verteidigt hat, als das diskutiert wird. Das habe ich auch nicht verstanden. Also der Jimmy Schulz hat da irgendwie einen. Also Jimmy Schulz ist von der FDP, sollte man dazu sagen. Ja, auch so aus München. Mhm. Und irgendwie so der Netzpolitiker von der FDP im Prinzip, sonst haben die ja keinen. Aber war nicht ganz klar, was er wollte, hat dann irgendwie aufgehört mit Code is Law. So. Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Er hat sozusagen gesagt, wir brauchen eine rechtliche Verankerung dafür, dass Robots.txt durchsetzbar ist. Ja. Was irgendwie nichts mit den Gesetzesentwürfen zu tun hat, so viel ich weiß. Nee. Auch mit Leistungsschutzrecht an sich wenig zu tun hat. Das hat mich sehr irritiert. Ja. Also, dass man da Jimmy Schulz nicht hinstellen kann und er das Leistungsschutzrecht offen verteidigt, kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Dass er dann lieber jemanden anderen sprechen lassen würde. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass er das verteidigen würde. Aber das war irgendwie sehr strange. Ja, also war relativ ergebnislos natürlich, wie zu erwarten war. Und man hat das jetzt irgendwie an die Ausschüsse verwiesen. Wie man das halt so macht. Und irgendwann kommt dann zweite Lesung und dann haben wir die Kacke. Kommt's oder kommt's nicht? Gute Frage. Es ist ja die Frage, wie lange es überhaupt kommt. Ja. Es ist ja immer noch so, also es ist ja immer noch so unklar formuliert, dass man nicht mal weiß, trifft es jetzt auf kommerzielle Blogger zu oder nicht. Ja, es wurde dann auch irgendwie so von der CDU auch gesagt, hier so der kleine Blogger von nebenan, der muss sich ja nicht fürchten. Ja, und dann war halt irgendwie tatsächlich so eine Rückfrage. Ich glaube, es war dann der Notz, der da gesprochen hat. Mhm. So, ja, was ist denn mit, wenn der kleine Blogger von nebenan halt irgendwie so ein bisschen Werbung auf seinem Blog hat. Ja, so, und dann, das blieb aber, ging aber dann auch unter so in dieser Debatte. Da gab es dann auch keine konkrete Antwort drauf. Ja, ich habe gehört, die andere Ansage war so, die Gerichte sollen das dann klären. Ja, ja. Was ja die Rechtsunsicherheit schlechthin ist. Ja. Ja, der Witz ist, wir werden da ein Gesetz kriegen, keiner weiß, wie es genau aussehen wird, aber die Details sind total entscheidend dafür, was es für Auswirkungen hat. Ja. Nun ja, nun denn. Bevor wir zum Bundesparteitag der Piraten kurz kommen, sei noch kurz eine Korrektur angemerkt. Ich habe gerade behauptet, es wäre der THQ-Store. Nein, es ist Steam. Aber das macht die Sache ja auch nicht weniger DRM-ig. Also im Handel, Humble Bundle, was man da kauft, das kann man wohl in Steam einlösen. Und das, okay. Ich hatte gerade irgendwie so den Eindruck erweckt, das wäre ein eigener THQ-Store. Das ist nicht so. Aber DRM ist DRM. DRM. Darum, darum. Drum, drum, drum. Jetzt aber zum Bundesparteitag. Ja, du hattest ja groß angekündigt, dass ich was zu so einem Bundesparteitag sage. Deswegen habe ich das jetzt auf die Liste geschrieben. Vielleicht erstmal kurz zu Bochum. Bochum. Wir haben einen wunderschönen Italiener gefunden. Spanier gefunden. In Bochum. Der war sehr lecker, ja. Direkt beim beim Bermuda-Dreieck. Zwischen Hauptbahnhof und Bermuda-Dreieck. Ja, Spohn schreibt sehr schon, fein. Ich weiß nicht, Piraten, wie der heißt. Plädieren für Kannibalismus oder so. Was, wie? Nee, ich habe einen Spanier gefunden, der war sehr lecker. Ach so, ja. Also ein Laden, wo es spanisches Essen gab. Und lustigerweise direkt daneben ist der Heidelberger Flagship Store. Von Apple. Das ist aber nur lustig, wenn man Heidelberger kennt. Das ist nämlich ein Spieleverlag, beziehungsweise hauptsächlich. Eben nicht von Apple. Hauptsächlich eigentlich ein Spiele, ja, wie nennt man das? Großhandel? Also einer, der bei Verlagen Spiele kauft und an die ganzen Läden vertickt, damit die es einkaufen können. Und die haben tatsächlich in Bochum einen Flagship-Store. Tja. Was irgendwie so gar nicht zusammenpasst. Das ist so wie, wie kann ich das... Man würde ja vermuten, dass der Heidelberger Flagship-Store in Heidelberg ist. Ja, nee, ja. In Bochum. Schade. Mir fällt jetzt kein schöner Vergleich ein. Vielleicht... Der Coding Monkey Flagship Store, so wäre das. Ja. Naja, nicht ganz. Leider konnte ich da nicht reingehen, weil es war Sonntag und die restliche Zeit war ich auf so einem komischen Parteitag. Schrecklich. Das wichtigste Fazit von Bochum war ja, dass die Piraten die Erforschung von Zeitreisen nicht beschlossen haben. Das ist schlecht. Da muss ich jetzt aber ganz deutlich auch sagen, ein Beschluss, der nicht gefasst wurde, ist nicht das Gegenteil. Also das heißt nicht, dass Zeitreisen explizit nicht erforscht werden. Ihr seid nicht gegen Zeitreisen? Nein, das wurde aber so dargestellt in der Presse, was mich sehr geärgert hat. Ja. Also ihr seid zeitweise gegen Zeitreisen? Nein, wir waren jetzt nicht konkret für diesen Antrag. Der ging ja auch darum, dass bestimmte Gates verhindert werden sollten und... Also ihr wollt zweckungebundene Forschung an Zeitreisen? Ja, das weiß ich nicht genau. Aber Okay. Also das wurde nicht. Ansonsten wurde ein bisschen über Wirtschaftsprogramme gesprochen und über Umweltprogramme und so Kram. Erstaunlich war die große Presseresonanz. Die, so viel ich gelesen habe, größer war als bei der Linken. Okay, interessant. Okay. Und da merkt man da halt, dass die Maschinerie wieder anläuft. Ja, die Presse verspricht sich halt auch Popcorn, denke ich. Ja, also die Maschinerie läuft wieder an, die Piraten sind noch nicht auserzählt, da kann man nächstes Jahr, glaube ich, noch was erzählen. Und ob das dann die Phönix aus der Asche-Story ist oder die... guckt euch mal die Loser an. Keine Ahnung. Ja. Story, genau, guckt euch mal die Loser an. Aber ich glaube, da will noch was erzählt werden und... wird sicherlich dann auch. Ansonsten ist es nicht viel behandelt worden auf diesem Parteitag, weil es diverse GO-Schlachten gab und auch Anträge, wo dann irgendwelche versteckten Sätze komisch sind und man die dann ablehnen muss. Und die nationale Identität. Und was so. Man ja was man auf jeden Fall konstatieren kann, ist, dass es die Piraten sind ja haben sich auf die Fahnen geschrieben, dieses wir wollen alle beteiligen und mehr Einfluss in die Parteien, und da geht es nicht so darum, wer ist. Also das wer ist, wird ganz stark, und das kann ich Ihnen nicht vorwerfen, aber ganz stark von vom Journalismus konterkariert. Das heißt, dadurch, dass es jetzt Amtsträger gibt, Mandatsträger und Amtsträger, werden die natürlich von den Journalisten belagert, und andere Leute sind nicht mehr so wahnsinnig spannend. Das Allerwitzigste finde ich, dass der Vorstand eigentlich die gesamte Zeit im Presseraum verbringt und den Parteitag nicht mitbekommt, ihn dann aber am zweiten Tag der Presse erklärt. das ist auch so ein Strukturproblem, würde ich sagen. Was man auch gesehen hat, es gibt halt einen großen Bruch zwischen der Parteitagsvorbereitung, die über ganz verschiedene Medien stattfindet, zum Beispiel Liquid Feedback oder Antragsfabriken oder über die Arbeitsgemeinschaften, zum Parteitag. Das ist die Vorbereitung ist, glaube ich, relativ gut. Und dann wird alles auf Null gesetzt, du kommst zu diesem Parteitag und dann sitzen da 2000 Menschen fast unvorbereitet. Da kann man natürlich sagen, was sind das für Arschlöcher, die unvorbereitet zum Parteitag kommen, aber das ist natürlich ein Strukturproblem, wenn du 600 Anträge hast und nicht weißt, welche 20 besprochen werden. Ja. Und 600 Anträge muss man erstmal durchlesen. Ja. Also da liest man dann halt gerade mal die wichtigsten, wo man denkt, die werden besprochen. Aber was vielleicht auch nicht jeder weiß, so eine Tagesordnung, welche Anträge besprochen werden, wird erst auf dem Parteitag selbst festgelegt. Das war bei dem letzten Programmparteitag anders. Da hat der Matthias Schrader einfach per Handstreich eine Tagesordnung gemacht und die durchgeboxt mit allen Mitteln. Im Nachhinein, also das fand ich nicht in Ordnung, aber im Nachhinein muss ich sagen, das hat schon auch dazu geführt, dass man ein bisschen mehr wusste, worüber man spricht. Und diesen Phasenübergang sozusagen von Vorbereitung zu einem Beschlussgremium, der ist noch nicht gelöst. Und einige schreien halt, da muss jetzt eine ständige Mitgliederversammlung her. Das heißt also, dass über das Jahr eben schon feste Beschlüsse getroffen werden können. Kann sein, dass das hilft. Leider wurde der Antrag nicht mal behandelt. Es wurde nicht mal darüber diskutiert, ob sowas hilft. Ansonsten, da muss irgendwas passieren. Ich denke ja mal an Schülermitverwaltung. Ja, SMV, und das ist jetzt auch gar nicht so wahnsinnig toll belegt bei mir. So als Akronym. Nee, Initialismus. Ja, also diese Internetpartei gibt's noch. Tja. Die Themen sind ja, wie wir zum Beispiel beim Leistungsschutzrecht sehen, immer noch wahnsinnig wichtig. Und so der Stachel im Fleisch. Dass solche Themen neben der Euro-Krise, die jetzt die gesamten letzten 4 Jahre irgendwie wichtig war, dass die auch noch weiter besprochen werden, ist auch wichtig. Ansonsten, neben der Euro-Krise macht ja unsere Regierung nur Quatschgesetze, die irgendwie ganz seltsam sind und niemand haben möchte, aber im Koalitionsvertrag drinstehen. Ich muss noch recherchieren, gestern ging es nämlich um afrikanische Elefanten im Bundestag. Ah. Ja, irgendwie nachdem sie dann den Leistungsschutzrecht irgendwie an die Ausschüsse verwiesen haben, haben sie so diese wir geben Reden zu Protokollnummer gemacht. Wir wollen hier schnell raus und jetzt machen wir den Rest irgendwie so virtuell. Und da ging es dann irgendwie auch so kurz um afrikanische Elefanten. Ich habe noch nicht nachgeschlagen, was es da eigentlich konkret ging, aber Tagesordnungspunkt 36, afrikanische Elefanten. Ja, ich glaube auch, dass sich die meisten Menschen das einfach nicht vorstellen können, was so ein Bundestagsabgeordneter macht. Weil es ist total absurd. Und du behandelst dann am Stück dann Themen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, wo du dich theoretisch in jedes einlesen müsstest. Im Grunde ist es absurd, wie regiert wird. Ja. Also mich wundert es eigentlich immer, dass es überhaupt irgendwie funktioniert. Ja, aber... Ja. So ist das. Noch tut es das ja irgendwie. Irgendwie. Nun ja, wir haben diese Woche endlich mal wieder Hörerkommentare. Juhu. Hört. Und den ersten dieser Kommentare spiele ich ab. Hallo Fanboys. Vielen Dank für das unermüdliche Podcasten und den guten Themenmix. Ich habe ein Thema zur Time-Machine-Sicherung auf externen NAS-Laufwerken. Und zwar habe ich seit einem Jahr das Problem, dass ich die Fehlermeldung in relativ regelmäßigen Abständen von mehreren Wochen oder zwei Monaten bekomme. Time Machine completed a verification of your backups. To improve reliability, Time Machine must create a new backup for you. Das hat natürlich zur Folge, dass alle Zwischenstände verloren gehen, dass ich nicht weiß, ob in der Zwischenzeit das Backup überhaupt konsistent und benutzbar war oder ob es erst jetzt gemerkt wurde. Und ich habe im Internet schon ausreichend gesucht, aber dort finden sich ähnliche Probleme auch mit anderen NAS-Systemen. Und es scheint ein generelles Problem zu sein zwischen macOS bzw. Time Machine und der Firmware, die auf den NAS-Kisten läuft. Also ich habe die neueste macOS-Version, das NAS ist auf dem neuesten Stand. Und also eine Empfehlung für dieses Netatalk, dort die neueste Version aufzuspielen, hat es nicht behoben. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, im Internet kursiert ein Fix in Anführungszeichen. Aber das ist letztlich nur das Anstoßen der Verifikations- oder Verifizierungsfunktion vom Time Machine Backup und dann kann er manche Fehler noch korrigieren. Aber es ist kein wirklicher Fix für das Thema, sondern eigentlich nur eine Wiederherstellung. Ja, vielleicht habt ihr eine Idee. Das Problem scheint schwierig zu verifizieren oder zu reproduzieren zu sein. Ja, irgendwie. Time Machine ist gut, aber sollte zuverlässig funktionieren. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Ralf aus Hamburg. Ja. Ja. Also ich hatte zumindest auch schon mal so mit der offiziellen Time Machine, also mit der Time Capsule, dieselbe Meldung, dass ich jetzt das Backup neu machen sollte mit Mountain Lion irgendwann. So. Ja gut, aber das ist ja normal, Anführungszeichen. Vielleicht, aber da waren auch dann die anderen Backups dann irgendwie weg und so. Das war auch irgendwie, ich fand es auch nicht jetzt besonders erfreulich, dass das passiert ist. Wenn das halt im Wochenrhythmus passiert, dann ist das halt irgendwie problematischer. Ja. Ich glaube, die Antwort ist aber einfach so, es gibt halt unglaublich viele NAS-Systeme, die Time Machine nicht unterstützt und umgekehrt. Und das ist halt irgendwie, da kann man drauf hoffen, dass irgendwann die Firmware so geupdatet wird, dass das nicht mehr auftritt oder dass Apple, wenn man ganz hoffnungsvoll ist, könnte man hoffen, dass Apple das fixt, aber ich glaube es nicht. Ist halt irgendwie nicht unterstützt, nicht vorgesehen und also ich glaube, es ist auch nicht offiziell so von Apple so vorgesehen, dass man das machen kann. So Time Machine über Netz ist Time Capsule und alles andere ist sowieso, wenn es nicht geht, hast du halt Pech gehabt. TM. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bin auf alle Fälle auch mit Time Machine so auf dem, also wenn es nicht über eine direkt angeschlossene Platte funktioniert, würde ich es auch nicht, ich würde es auch anderen nicht empfehlen. Sie können es selber machen auf eigene Verantwortung. Also ich habe den Eindruck, den du gerade vermittelst auch, ich weiß aber nicht, ob es nicht eine offizielle Aussage dazu gibt, was geht und was nicht geht. Hm. Also jenseits der Time Capsule. Nun ja, also wir können leider nicht helfen an der Stelle. Ich kann nur empfehlen zu hoffen, dass irgendwann eine Firmware kommt, die das kann. Aber offensichtlich ist das momentan gerade nicht der Fall. Hallo liebe Fanboys. Ich habe ein Problem mit meinem 13 Zoll MacBook Pro. Und zwar habe ich da den Mountain Lion in der neuesten Version installiert. Und habe jetzt seit einiger Zeit Probleme mit der Geschwindigkeit meines Systems. Und zwar läuft es halt immer wieder sehr zäh. Und das liegt sehr wahrscheinlich, soweit ich sehen kann, daran, dass Spotlight andauernd irgendwelche Dateien meint zu indizieren. Und ich habe jetzt auch schon mal in der Konsole nachgeguckt. Also es gab zwischenzeitlich immer mal Fehler. Und ich habe jetzt auch mal die Spotlight-Importer überprüft und die 32-Bit-Spotlight-Importer rausgeworfen und auch mal nach falschen Kernel-Extensions und so gesucht, aber bisher irgendwie keine Lösung dafür gefunden, dass Spotlight in Abständen immer wieder anfängt, irgendwas zu indizieren, ohne auch irgendwie eine Zeit zu anzuzeigen, wie lange das Indizieren noch braucht. Habe den Spotlight-Index schon mehrfach neu bilden lassen und wollte mal fragen, ob euch vielleicht noch was einfällt, was ich dagegen machen kann, außer halt das System irgendwie mit einem Clean Install zu installieren. Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt. Ansonsten schöne Sendung, weiter so. Tschüss. Dankeschön. Hast du eine Idee, Dominik? Du hast gerade schon so wissend geguckt. Nee, ich habe deshalb so Wissen geguckt, weil Tobi letztens das Problem hatte. Hm. Und ja, die hohe Wahrscheinlichkeit, dass da irgendein Spotlight-Indexer mit irgendeiner Datei, die du auf der Platte hast, oder mit irgendeiner Summe von Dateien, die du auf der Platte hast, nicht super cool zurechtkommt, ist, also beim Tobi war das es zum Beispiel. Hm. Ich habe es leider jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber es ist so, Spotlight-Indexer kommen in mehreren Formen. Die kommen einerseits, so kann man die selbst gewählt in den Library-Folder legen an einer gewissen Stelle. Also da sind einige. Aber Apps können die auch einfach mitbringen. Also jede neue installierte App kann potenziell einen Spotlight-Indexer für einen Dateityp mitbringen, der sich irgendwo aufhängt, frisst. Und ja, dann ist zwar das System so schlau, dass er immer wieder das dann wegschmeißt, aber da gibt es alles Mögliche. Und da gibt es das MD-Util, aber so was ich gehört habe, war halt eigentlich, dass dieser Weg schon komplett gegangen wurde. Mhm. Und mit dem MD-Util kann man so halt das nochmal neu starten, Testläufe machen auch in Bereichen, wo das läuft. Also eine ganz bekannte Geschichte war auch, also Finder neu starten ist übrigens auch nicht schlecht, weil irgendwo, wie hängt dieser Prozess am Finder auch, der diese Indexerei macht, teilweise, also Quick Look. Quick Look selber kann an der Stelle ein bisschen austicken und ich habe mich schon lange nicht mehr damit beschäftigt, aber damals, als Quick Look neu war, habe ich so einen Importer selber geschrieben mal und was gemacht und da kann man schon sehr viel falsch machen und sehr viel Speicher fressen und das System sehr, sehr lahmlegen. Also es ist leider nicht so schön abgesichert und das Sandboxing jetzt hat es irgendwie auch nicht verbessert, glaube ich. Es ist wirklich von der Architektur her immer noch das Gleiche. Ein ganz bekannter Kandidat ist halt Parian zum Beispiel an der Stelle. Parian und MKV-Dateien, die vielleicht noch HD-Video beinhalten, führten zu massiven Systemausbremsen. An der Stelle. Im Finder selber die Sampler-Generation mal auszumachen, also von den Einstellungen kann auch helfen, hat alles immer nur zeitverzögert. Also am besten fährst du, glaube ich, wirklich, wenn du aktiv über die Kommandozeilen-Utilities Verzeichnisse in Verzeichnissen Zeug generieren lässt, die du häufig benutzt oder vielleicht das Download-Verzeichnis mal als Beispiel, weil da könnte was drin sein. Und dann werfen die auch Fehler, dann kriegt man auch Fehler auf der Konsole oder irgendwo hin, wenn man das mit diesem Tool läuft. Also man sieht einerseits, wer da läuft, wie viele Sachen installiert sind. Also man muss nicht selber die komplette Platte absuchen, sondern alle Indexer, die es irgendwo gibt, werden über das Utility auch mit ausgegeben. Und alles, was so ein bisschen fishy klingt, kann man da mal rauswerfen. So. Oder auch disablen, auch wenn es in den Apps eingestellt ist. Ja. Aber so ganz grundsätzlich, weil du es auch gerade schon gesagt hast, Parian kann man in jedem Fall deinstallieren, das wird nicht mehr entwickelt und macht im Zweifel eine Menge Probleme, die man alle vermeiden möchte. Ja. Definitiv. Ja, das waren die Kommentare für heute. Dann haben wir noch eine Konsum-Empfehlung, eine kleine, und dann war es im Prinzip auch schon für diese Woche. Ich möchte nämlich empfehlen, Dune 2. Und Dune 2 ist jetzt irgendwie schon ein Weilchen her, dass man das so empfohlen hat. Wir erinnern uns alle an unsere Kindheit. Das war so das erste RTS im Prinzip. Das erste Real-Time-Strategy-Spiel. Das kann man jetzt komplett im Browser spielen. Man kann irgendwie auf eine Seite surfen. Die heißt irgendwie playtune.com/Atreides oder so. Und dann kannst du da losspielen. Und dann sagt dir der Paul Atreides hier, mach mal, und dann hast du die erste Mission da am Start und kannst deine Sammler losschicken und irgendwie Beton bauen und Gebäude und Gedöns. Also wie man es halt von früher kannte, nur jetzt im Browser. Cool. Mhm. Ist das irgendwie mit dem Cross-Compiler gemacht, mit dem LLVM to JavaScript, oder ist es eine ganz eigene Entwicklung? Ich habe da nicht wirklich tief reingeguckt, wie das gemacht wurde und warum das da ist. Aber es ist nicht Flash, oder? Es ist auf jeden Fall, es ist nicht Flash. Ja. Ich fand es lustig. Ja. Sollte wahrscheinlich sogar auf dem iPhone funktionieren. Ich habe es gar nicht ausprobiert. Ja, wahrscheinlich wegen Klicks nicht. Du musst Rechtsklick und sowas machen. Das nicht unbedingt. Ich habe da noch nicht rechts geklickt. Echt aber nicht? Okay, nee. So. Ich dachte, das waren die ersten, die dann nur Rechtsklick angreifen waren und Linksklick irgendwo hinlaufen. Also er lädt zumindest hier die Daten runter. Das sieht so aus, als würde es laufen. Coole Scheiße. Ja, lädt halt erstmal 6 Megabyte runter oder so, aber dann Nochmal als Nachtrag zu dem Ding vorher, weil ich habe jetzt gerade nachgeguckt, wie die Utilities heißen. Es gibt MDUtil, mit dem kann man nur so auf Verzeichnisebene mal auch indizieren, ausschalten, wenn es einen auf den Sack geht. Also das Ähnliche, was man mit Spotlight in den Preferences einstellen kann, nochmal als Kommandozeilen-Utilities dabei ist. Aber das Größere und Wichtigere ist QL-Manage, also QL und dann Manage geschrieben. Dama-H, da kann man die Caches löschen, da kann man wirklich so mit einem Debug-Level von 4 sich was ausgeben lassen und dann loggen die auch wie Hölle alle. Und wenn es damit zu tun hat, dann findet man es damit raus. Ja, es läuft auf dem iPhone, aber dann doch relativ langsam. Stell ich gerade. Wer hätte es gedacht? Nun ja, aber immerhin, es ist nicht Flash. Und das soll es dann auch gewesen sein für diese Woche. Noch eine Sache. So. Ich habe zwar keinen Konsumtipp, aber ich habe einen Bedienungstipp. Und zwar gibt es ja seit iOS 6 dieses tolle Guided Access. Und ich bin halt ständig am Benutzen von dem Ding. Und das finde ich echt super praktisch. Deshalb wollte ich es nochmal hier erwähnen. Unter den Bedienhilfen kann man das einstellen, dass man es auch auf einen Dreifachklick legt. Und dann kann man, wenn man in einem Programm ist, mit einem Dreifachklick Guided Access anmachen. Da kommt kurz dieser Screen. Da kann man noch Zeug umranden, was derjenige, der es dann bedient, nicht drücken können soll. Das kann man auch zu Eigenbedarf machen, wenn es irgendwo einen Button in der App gibt, die man nicht drücken will an der Stelle, weil selber kann man ja da auch wieder raus. Oh ja, wenn man so irgendwie im Bett liegt und mit einer Hand das iPad hält zum Beispiel. Zum Beispiel und immer wieder irgendwas berührt oder so, dann kann man da auch Bereiche sich selber verbieten. Wofür es ich hauptsächlich nutze, ist es temporär das iPhone aufschalte ich nicht auf Schlafen zu stellen. Also zum Beispiel jetzt mit Colloquy nebenher laufen lassen, dann Guided Access anmachen, dann komme ich zwar nicht mehr raus und kann die Links nicht anklicken, was jetzt in dem Anwendungsfall ein bisschen doof ist, aber so an sich, wenn man nur das iPad oder das iPhone mal kurzzeitig auf schalte ich mal nicht ausschalten will, dann geht das auch. Und die Push-Notifications nerven einen auch nicht in dem Zeitraum, weil die kommen ja auch nicht rein. Patent. Und das ist deswegen ist Guided Access für mich so wirklich ein ganz tolles iOS 6 Feature, das viel zu wenig benutzt wird. Moment, das wäre total praktisch im Zusammenhang mit VoiceOver. Geht das zusammen? Wieso? Also macht Safari Guided Access an und dann VoiceOver und machst halt, dass der Screen nicht mehr toucht, weil das Problem ist, wenn ich das in die Tasche dann stecke und mein VoiceOver weiterhören will, dann ist halt noch alles bedienbar und wenn sich der Bildschirm dreht, dann sagt er mir, dass der Bildschirm sich gedreht hat und spricht den Text nicht weiter. Und so. Aber du weißt schon, dass du mit den Text auch vorlesen lassen kannst. So über. Ach stimmt, es geht ja jetzt über diese andere Funktion. Genau, so da wo du Copy-Paste machen kannst, kannst du jetzt auch Speak machen und dann... Ja, da habe ich noch zu alt gedacht. Nun ja, aber damit verabschieden wir uns dann auch ins Wochenende. Und wünschen euch eine schöne Restwoche, bis wir uns wieder hören nächste Woche. Jo, macht's gut. Tschüss. Winke, winke. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu dem Antrag der Fraktionen der CDU-CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Grün mit dem Titel Neue Impulse für einen wirksamen und umfassenden Schutz der afrikanischen Elefanten. Die alle gespannt auf das Abstimmungsergebnis warten, sowie zu dem Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und FDP mit gleichlautendem Titel. Auch hierzu werden die Reden zu Protokoll genommen. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des zuständigen Ausschusses auf der Drucksache 11715. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung die Annahme des Antrags der vorhin genannten Fraktionen auf der Drucksache 11554. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Beschlussempfehlung mit breiter Mehrheit, wenn auch bei Enthaltung der Fraktion Die Linken, angenommen. Unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und FDP auf der Drucksache 10110 für erledigt zu erklären. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist angenommen.